Kundgabe 3636. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.12.1945. Band der Liebe. Zusammenschluss mit Gott. Ein unzerreißbares Band wird geschlungen um Gott und das Wesenhafte, das sich ihm anzuschließen sucht, durch die Liebe. Untrennbar bleibt es verbunden nun mit Gott, ihm immer näher kommend, ständig ihm zustrebend, von ihm erfasst werdend und in Seligkeit verschmelzend mit der ewigen Liebe, so es vollkommen geworden ist. Es ist diese Bindung das Ziel alles Wesenhaften, das einst aus seiner Kraft hervorgegangen ist. Gott ist das Kraftzentrum von Ewigkeit, von dem alles ausgeht und zu dem auch alles wieder zurückkehrt, nach Gottes ewiger Ordnung. Erst was wieder bei Gott ist, ist selig. Es ist vollkommen, Kraft und Licht durchstrahlt und also schaffend und gestaltend tätig. Nimmermehr wird dieser Zustand eine Änderung erfahren insofern, dass die Seligkeit des Wesens verringert wird, sondern ständig erhöht sich diese, weil das Vollkommene keine Grenzen kennt, weil Gott als höchst vollkommenes Wesen stets und ständig angestrebt wird bis in alle Ewigkeit. Mit der ewigen Gottheit verschmolzen zu sein, bedeutet Teilnahme am Gestalten der Schöpfungswerke. Es bedeutet Führung und Betreuung des Wesenhaften, das in diesen Schöpfungen sich birgt. Es bedeutet erlösende Tätigkeit an dem unfreien Wesenhaften. Es bedeutet Seligkeit und harmonisches Zusammenstreben gleichreifer Wesenheiten und Offenbarungen ungeahnter Herrlichkeiten, die unreife Wesen nicht zu schauen vermögen. Es ist das ewige Leben, kein Zustand der Kraftlosigkeit und Dunkelheit mehr, sondern nur noch Tätigkeit im Licht und ungeahnter Kraftfülle. Es ist das ewige Leben, das Jesus Christus denen verheißen hat, die an ihn glauben und seine Gebote halten, die durch das Erfüllen und Befolgen seiner Liebelehre schon die Verbindung mit Gott auf Erden anknüpfen. Das Band, das immer enger die Seele mit Gott zusammenschließt, bis sie sich gänzlich vereinigt hat mit der ewigen Liebe. Und so muss also unweigerlich der Mensch zum Glauben an Jesus Christus als Erlöser der Welt gelangen, weil sonst die Bindung mit Gott in Ewigkeit nicht hergestellt werden kann, denn der Abstand durch die Unvollkommenheit des Wesens ist zu groß und kann von dem Wesen selbst nicht verringert werden, weil der Abstand von Gott zugleich Kraftlosigkeit bedeutet. Die Kraft aber erwarb Jesus für die Menschen durch seinen Tod am Kreuze. Er kam darum zur Erde hernieder, um die Menschen zu erlösen von ihrer Willensschwäche und Kraftlosigkeit und ihnen den Weg zu zeigen, der zum Zusammenschluss mit Gott schon auf Erden führt. Doch ohne den Glauben an ihn und sein Erlösungswerk kann der Mensch nimmermehr die Kraftlosigkeit und Willensschwäche überwinden. Er kann sich nimmermehr zur Höhe schwingen, weil der Gegner Gottes ihn zurückhält und sein Leben in Ewigkeit verhindern will. Doch wer an Jesus Christus glaubt, der wird selig werden. Er wird seine Gebote erfüllen, sich eines Lebenswandels in Liebe befleißigen und dadurch Kraft empfangen, die Verbindung mit Gott herzustellen, und Gott wird ihn nimmermehr fallen lassen. Er knüpfe das Band der Liebe um ihn und lässet nicht zu, dass es sich lockere, sondern immer fester umschlinget es, die zu ihm hinstreben, bis sie untrennbar mit ihm vereinigt sind. Amen.